Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich habe jetzt hier in der Mumble-Leitung im ersten deutschen Krähennest den Wilk. Hallo Wilk. Hallo Xtra-Tobi. Wir unterhalten uns heute kurz, weil wir eine Bekanntmachung loszuwerden haben, und zwar findet eine Programmschulung statt. Dann erzähl mal, wann, wo und wie und vor allem für wen. Also wir haben in Detmold, Ostwestfalen liegt das, Stadt im Bereich Regierungsbezirk Detmold. Wir haben dort in der Schlosswache, das ist in der Innenstadt in Detmold relativ gut zu erreichen zu Fuß, am Sonntag von 15 bis circa 19 Uhr eine Veranstaltung. Wir wollen als OWL-Piraten die dortigen Direktkandidaten uns treffen. Aber ist natürlich auch jeder andere herzlich eingeladen, über das Programm, was in Neumarkt verabschiedet wurde, zu sprechen. Und aus der guten Erfahrung, die ich in Neumarkt gemacht hatte, haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich aus diesem Treffen eine kleine Programmschulung machen können und in 45-Minuten-Blöcken einige Teile des Programms uns selbst näher bringen können. Kannst du denn schon etwas zu den Themen sagen, über die ihr auf jeden Fall an diesem Tag berichten könnt? Ja, naheliegend ist, dass ich über das Thema Bildung spreche. Das werde ich dann halt eben, weil ich halt auch im an der AG Tellerrand der Koordinator bin, denke ich mal recht gut hinkriegen. Ich habe da ja auch schon einen Vortrag, der online ist bei Prezi. Dann werde ich das Wahlprogramm der AG Familie noch mit erklären. Und dann haben wir noch eine Person, die etwas zum BGE sagen wird, also dort auch zum Wahlprogramm etwas nennen wird, und dann halt eben zu Finanzen und vielleicht auch zur Europapolitik. Das sind die fünf Bereiche. Wenn ich als Kandidat oder auch vielleicht als jemand, der schlichtweg am Infostand steht und mit dem Bürger spricht, wenn ich da schon gut aufgestellt bin, habe ich ja schon immer eine Möglichkeit, worauf ich mich politisch gut zurückziehen kann, um auch zu präsentieren, dass wir in der Tat Programm haben. Ja, also nochmal, diese Veranstaltung in Detmold ist jeder herzlich eingeladen. Es gibt jetzt noch keine Wiki-Seite. Wir haben das über die Mailingliste gemacht. Das heißt also, wenn einer von außen kommen möchte, dann werde ich mal vielleicht doch heute ganz schnell eine Wiki-Seite erstellen mit den genauen Daten. Da ist jeder herzlich eingeladen zu, und Detmold ist auch recht gut zu erreichen mit dem Zug. Bisher haben sich halt 10 Leute angemeldet. Davon haben wir halt, glaube ich, 6 Direktkandidaten. Und da freue ich mich einfach auch halt eben, die anderen Piraten aus OWL wieder zu treffen und vielleicht nach unserer letzten OWL-MV, die schon ein paar Tage zurückliegt, jetzt wirklich mal in die programmatische Arbeit einzusteigen. Ja, und wenn es gut läuft, habe ich vorhin schon gehört, ist der Landespacki auch dabei? Naja, gut, ich muss, wir haben ja kurz gesprochen, im Kerpen waren wir, und wie kann man halt Programmschulungen auch, dezentral machen, und ich würde Paki, das weiß er noch nicht, ich werde ihn nochmal antwittern, fragen wollen, ob er am Sonntagnachmittag sich vielleicht 45 Minuten per Mumble dazu schaltet. Ich würde jetzt nicht erwarten von ihm, dass er kommt, aber ich möchte ganz gerne probieren, dass halt eben über Mumble Inhalte seines Vortrages aus Kerpen vermitteln kann und wir das wieder parallel streamen über das piratenstreaming.de. Okay, weil du ja noch keine Wiki-Seite hast, die du jetzt einrichten würdest, hätte ich ganz gern, dass du öffentlich hier eine Mailadresse verkündest, an die man sich im Notfall wenden kann. Wenn ich dann später noch einen Link zur Wiki-Seite kriege, packe ich die natürlich auch in die Shownotes. Aber hast du eine E-Mail-Adresse, die du hier verkünden magst? Ja, genau. Meine E-Mail-Adresse speaker.wilk@googlemail.com. Einfach anschreiben. Wer halt von außen kommen will, kriegt dann die Informationen direkt von mir. Wie schon gesagt, wir hatten es am Anfang eigentlich erst als interne Veranstaltung für uns, so für die Direktkandidaten geplant, aber ich finde es halt so spannend, auch jetzt an der Programmatik halt zu arbeiten, dass es sicherlich der ein oder anderen gibt, der den Weg nach Detmold findet und sagt, ich möchte da eigentlich auch dabei sein, hätte Lust dazu. Jeder ist herzlich eingeladen. Ja, prima, Wilk, danke ich dir, und dann wollen wir das auch gleich direkt online stellen, das Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke dir auch, Xtra-Tobi. Tschüss. Tschüss.